andere Schlümpfe gern. Und das ist es, was für uns Schlümpfe zählt. Wir Schlümpfe freuen uns, dass bei euch kaum ein Tag vergeht, an dem ihr keine Schlumpfenlieder singt. Besonders am Geburtstag sind wir alle aufgeregt, wenn dieses Lied gemeinsam uns gelingt. Unser Geburtstag, unser Geburtstag ist der schönste Tag im Jahr. Unser Geburtstag, unser Geburtstag, das gibt ne Party, ist doch klar. Und niemandem verraten wir, wie alt wir Schlümpfe sind, obwohl, naja, ich nehme an, weiß wohl jedes Kind. Unser Geburtstag ist der schönste Tag im Jahr. Unser Geburtstag, der feiert mit, das ist doch klar. Jede Geburtstagsfeier geht natürlich auch einmal vorbei, doch es beginnt ein neues Schlumpfenjahr. Wenn es so weitergeht, dann fällt das Warten uns ganz leicht. Die nächste Party kommt, das ist wohl klar. Doch erstmal feiern wir gemeinsam, so wie ihr es kennt, den Schlumpfgeburtstag hier im Schlumpfenland. Wir singen das Geburtstagslied gemeinsam als Geschenk, singt alle mit, wir Schlümpfe fangen an. Aber wir stehen genau! Unser Geburtstag ist der schönste Tag im Jahr. Ist doch klar. Und niemandem verraten wir, wie alt wir Schlümpfe sind, obwohl, naja, ich nehme an, das weiß wohl jedes Kind. Unser Geburtstag ist der schönste Tag im Jahr.